Kim Jong-nam, Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, traf am 12. Dezember in der Kongresshalle Mansudae in Pyongyang den Vorsitzenden der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften Konoe Dadaderu und seine Begleitung, die ihm einen Höflichkeitsbesuch abstatteten.